Frank Bornemann, die ersten Eloy-Konzerte gab es 1969 und jetzt mit 67 Jahren ziehen Sie nochmal los. Ich hoffe, Sie sind nicht aus der Übung, denn die letzte Tournee dürfte eine Weile her sein. Ja, das erste Mal nach sehr langer Zeit. Also wir haben ja im Grunde genommen Ende 84 ganz aufgehört, regelmäßig als Band live zu spielen, bis dann das Jahr 1994 gekommen war. Und wir festgestellt haben, dass es ein Jubiläum für die Band gibt und wir eigentlich nur noch zu dritt waren. Und dann haben wir beschlossen, wir sollten vielleicht doch ein paar Konzerte spielen, haben 94 eine Tour gemacht, die sehr erfolgreich war. Und mit Nachholkonzerten 95. Und für mich, ich dachte dann eigentlich, ja, das war es denn wohl. Mit Ihren eigenen Tonstudios waren Sie auch anderweitig ausreichend ausgelastet. Was hat die Kehrtwende ausgelöst? Und dann kam überraschenderweise was völlig Neues in meinem Leben, nämlich ich kriegte einen Computer 2005 und Ihr erster? Ja, mein erster, also aus dem Wegcomputer. Und dann sah ich dann im Internet, also welche doch große Wertschätzung die Band überall in der Welt noch hat und wie viele Fans wir haben und was die alles für uns tun in diesem Internet. Ich war also, muss ich sagen, sehr stark berührt davon und bin dann auf den Gedanken gekommen, da musst du irgendwie drauf reagieren und habe dann die Jungs zusammengetrommelt und 2009 nochmal ein Album gemacht. Das Visionary. Visionary, ja. Und es war natürlich nicht so einfach wie früher, weil wir waren überall zerstreut und jeder konnte dann nur mal für ein paar Tage ins Studio und so zog sich das Ganze ein paar Monate hin. Aber es kam letztlich doch ein gutes Album raus und das Album fand wiederum eine sehr gute Beachtung und dann kam der Wunsch nach Live-Spielen, also den ich irgendwann nicht mehr standhalten konnte und habe dann wieder die Jungs gefragt, sag, wie seht ihr das, schaffen wir das, können wir das? Und dann haben wir uns darauf eingelassen, 2011 zumindest ein paar Festivals zu spielen, die dann auch wiederum so erstaunlich erfolgreich waren, dass wir ja jetzt beschlossen haben, wir müssen noch eine richtige Tour machen. Und die wäre jetzt ja schon längst wieder vorbei, wenn ich nicht diesen Unfall gehabt hätte. Wir wollten eigentlich im März touren. Was für ein Unfall? Na, ich bin auf dem Fahrrad vom Autofahrer weggeputzt worden. Und das war eine nachhaltige Angelegenheit. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier sitze. Sie sind nur Tage vor der Kapitulation Deutschlands geboren und haben Eloy Ende der 60er ins Leben gerufen, als die Jugend weltweit aufmüpfig wurde. Und da hatten Sie gar keinen politischen Anspruch? Den haben wir abgeschafft. Also unser erster Sänger in der Band war sehr politisch orientiert. Was mir persönlich missfiel, war, dass für mich alles zu direkt, zu platt war. Für mich ist Musik und Politik noch ein bisschen zu unterscheiden. Ich denke, Musik muss für sich sprechen. Zunächst mal. Und Musik hat eine positive Aussage. Und wenn man nur Kritik, sag ich mal, wenn man Nulltexte hat, wenn ich es mal so ausdrücken darf, man darf ruhig die Probleme der Welt ansprechen, das tue ich heute auch noch. Aber ich glaube, dass man das nicht in der Form machen durfte, wie das bei uns anfangs mal anfing, ja, in der Band sich breit zu machen. Und das haben wir dann also wieder abgelegt. Ich denke mir, dass man damit sehr umsichtig umgehen soll. Also wenn ich Politik machen will, muss ich in die Politik gehen und keine Musik machen. Ich darf mich als Künstler oder soll mich als Künstler zu gewissen Dingen äußern. Das muss ich auch und das ist auch gut so. Und wenn ich etwas dazu beitragen kann, die Welt damit in irgendeiner Form besser zu machen, woran ich gewisse Zweifel habe, dann soll das gern versucht werden. Aber es kann nicht zum Mittelpunkt der Musik werden. In was für einem musikalischen Umfeld fand sich Eloy damals in Deutschland wieder? Als ich anfing, Musik zu machen, da war unsere Musikszene noch im embryonalen Zustand. Es gab kaum eigenständige Bands in Deutschland und wenn, dann wurden die Vorbilder, sage ich mal, die es damals schon gab, so eifrig kopiert, dass es auch nicht besonders eigenständig klang. Also das hat sich erst entwickelt und wir hatten das Glück, dass wir genau in diese Zeit kamen, wo man die Möglichkeit hatte, aus dieser Zwangsjacke herauszuspringen und zu sagen, ich mache jetzt was ganz und gar Eigenständiges oder versuche es jedenfalls. Und an Inspiration hatte man ja in den späten 60ern, als wir dann richtig loslegten, eigentlich keinen Mangel. Was waren denn damals so die Vorbilder? Also Vorbilder will ich jetzt nicht sagen, ich würde sagen Inspirationen. Und das glaube ich, das hatten alle Bands gemeinsam, wir haben uns gegenseitig angehört. Ich weiß noch, als wir in einem Club im Ruhrgebiet spielten, kam der Besitzer und sagte, Mensch, jetzt ist Feierabend und ich mache mal hier noch einen kleinen Joint klar und habe die neue Pink Floyd, Dark Side of the Moon, habt ihr die schon gehört? Ich sage, nee, ja komm, die hören wir uns jetzt zusammen. Dann ging also dieser Joint da rum und dann haben wir Dark Side of the Moon gehört. Ich weiß nicht, Genesis kam mit den ersten Sachen, Nursery Crime, Foxtrot und Sending England by the Pound und. Alles Sachen, die man gehört hat. Oder Jazz Rotal, Aqualung und davon war man natürlich beeinflusst. Dann machte man wieder etwas, was andere beeinflusst hat und so ging das hin und her. Ne? Und was ich ja später feststellen musste, dass auch in England die Bands, von denen ich hier spreche, dass wir denen auch ein Begriff waren. Ich glaube, das ging rund um den Globus. Das war nicht nur England und Kontinentaleuropa, sondern das war also eine globale Angelegenheit. Apropos global, Eloy hatten eine treue Fanschar sogar in Iran. Wie haben Sie das denn hingekriegt? Ja, wenn ich das wüsste, das kann ich kaum beantworten. Ich habe nur einige Iraner getroffen, die mir versicherten, dass es in Iran drei ganz große Bands gibt. Pink Floyd, Eloy und Camel. Ja, ja. Dann haben Sie dort offenkundig einen Nerv getroffen. Das ist mal für mich das Wichtigste, dass ich das Gefühl habe, dass ich Leute berühren kann, mitnehmen kann. Und ich bin nicht verarmt, das kann ich nicht behaupten, aber also für mich hatte das nie einen wirtschaftlichen Antrieb, hatte ich nie. Ich habe mich nie dafür interessiert, wie viel Geld ich mit meiner Musik verdiene. Das ist vielleicht ein Fehler, wenn vielleicht einige sagen, aber ich kann das nicht. Mhm. Musik ist für mich eine Leidenschaft und Musik bedeutet einfach mehr. Das war mein Lebensinhalt. Das hatte mit Geldverdienen gar nichts zu tun. Mehr als jeden Tag mich satt essen kann ich auch nicht. Also und alles andere war völlig sekundär, völlig. Ich muss sogar sagen, rückblickend, je populärer die Band war in einer gewissen Zeit, wo es dann wirklich anfing, auch wirklich anstrengend zu werden, wenn man irgendwo hinkam, dann hatte Security und dann kannte einen jeder und man hatte Verpflichtungen, die also so weit wegführten von dem, was man eigentlich machen will. Das hat mich eher immer gestört. Also auch vor allen Dingen diese ganzen Branchen-Events, nicht? Also wo die also trocken und langweilig sind. Ich war da immer selten vertreten und bin nur hingegangen, wenn ich unbedingt musste. Ich fand das immer viel erregender, wenn eine Show zu Ende war. Da waren noch so ein paar Fans, die hatten noch ein paar Fragen, mit denen konnte ich noch mich austauschen, weil mich ja auch interessierte, was die eigentlich empfinden, was die denn so denken und wie die denn so leben und so weiter. Also das war für mich viel interessanter, als mich irgendwo da bei irgendeiner, ich sag mal, Echo-Verleihung blicken zu lassen oder so. Also das ist... Warum hat es so viele Wechsel in der Besetzung gegeben? Wir waren immer eine Band und Musiker, denen das Inhaltliche, das stand immer ganz weit im Vordergrund. Also ich glaube, dass egal, welche Formation das war immer dasselbe. Deswegen gab es ja auch diese Line-Up-Wechsel, die wir immer wieder hatten, weil sich manche wunderten, Mensch, die haben so viele verschiedene Besetzungen durchlaufen, was war denn da immer los? Eigentlich gar nichts. Es war eigentlich immer nur das los, dass unsere Vorstellungen oftmals nicht mehr übereinander gingen. Wir haben uns ja nicht persönlich zerstritten oder irgendwas, ja? Sondern wir gingen dann oft auseinander, entweder konnte man nicht mehr und also die Batterie war leer, die Gemeinsamkeiten waren aufgezehrt. Und da bei uns der Anspruch immer, Gott weiß, wie hoch hing, ist das natürlich eine Geschichte, die, dann kann man das Licht nicht mehr anbehalten. Ich meine, die Batterie leer ist, dann wird es dunkel im Raum. Und so war es eben bei uns auch ab und zu und dann war ein Line-Up-Wechsel fällig. Wie viel hat Eloy heute noch gemeinsam mit Eloy früher? Diesen Charakter, den diese Band nun mal hat, ich glaube, der ist nie wirklich weggebrochen. Der existierte immer irgendwie weiter, immer wieder mit neuen Facetten, mit neuen Beiträgen, mit neuen Einflüssen. Und das ist gerade das Spannende. Und im Augenblick habe ich für mich persönlich den Eindruck, als wenn das wieder so ein bisschen back to the roots geht. Ja. Also für mich persönlich sehr. Also ich habe jetzt gerade wieder ganz starke Schwingungen zu relativ altem Material. Und das wird sich auch in der Show zeigen. Wir spielen ja auch Material von früher. Und weil wir wissen, dass viele Fans daran hängen, und sich bestimmt wünschen, dass wir das machen. Und die neuen Musiker, die sind eben nicht, dass sie sagen, oh nee, das interessiert uns nicht, das waren unsere Vorgänger oder irgendwas. Nein, die hängen sich dann schon rein, das sehr authentisch umzusetzen.